Telekom, Fernsprecher Sanderstraße 23 an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören einige vor dem Fernsprecher abgestellte Motorroller. Einer davon ist mit einer Plane zugehängt, sowie ein am Haus Nummer 23 angebrachtes Schablonen-Graffiti mit der Aufschrift Free Mumia. Ansonsten außer einigen vor dem Wettbüro der Sanderstraße diskutierenden ausländischen Herren, womöglich geht es um eine verlorene Wette, hier in der Sanderstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.